Und jetzt Brennercast, der Bundesliga Podcast. One, two, three, four. Alles ist scheiße, nix ist gut. Alles ist scheiße, nix ist gut. Alles ist scheiße, nix ist gut. Alles ist scheiße, nix ist gut. Nix ist gut, nix ist gut, nix ist gut. Nix ist gut, nix ist gut. Alles ist scheiße. Nix ist gut. Ja, danke, Rüdiger. Ja, sehr gerne. Ja, aus aktuellem eher traurigem Anlass, der Gitarrist von Leatherface, Dickie Hammond, ist verschieden. Und was wir gerade gehört haben, war die A Cappella-Version des größten Hits der Regensburger Punkband Gutsch. Ah. Nie live aufgetreten. Aber wir haben zusammen gespielt, Johannes, Simon und ich, und wir haben unter anderem den Leatherface-Song How Lonely gecovert. Ja, genau. Möchtest du den vielleicht auch kurz ansingen? Ja, den kann ich kurz ansingen. How lonely, how lonely, how lonely, how lonely. Also ich habe ein bisschen softer gesungen, als er im Original ist. Warst du lonely, als das geschrieben wurde? Ja, ich war immer lonely. Ach so. Ich war immer lonely. Ich hatte neulich auf so einer Party so ein Gespräch. Da hat mir eine Bekannte erzählt, 27 war so ein super Jahr. Ne? Sie hatte ihren ersten Job, sie hatte Geld, sie hatte Sex, sie hatte die Welt stand ihr offen. Und ich habe gesagt, mit 27 war ich garantiert total heartbroken. Und er meinte, woher ich das weiß. Dann habe ich gesagt, weil ich zwischen 22 und 32 durchgehend heartbroken und melancholisch war. Hm. Und nie ein gutes Jahr hatte. Ich weiß, ja, ich glaube, ich bin mit 27 nach Berlin gekommen. Ja. Also war ich lonely. Ja. Aber dann wiederum war es ja der Beginn einer großen Liebe. Liebe und ja. Karriere. Ja. Genau, deshalb setze ich jetzt vorsichtig hier. Na, Moment. Moment, Moment. Moment. Easy. Hallo, willkommen zum Brennercast. Hallo, willkommen zum Brennercast. Spieltag 11, ich bin hier und bei mir ist Rüdiger Rudolf, mein Lieblingsnachbar, Lieblingsfreund, Lieblingscomedian und Lieblingsinteressierter Laie. Ja, ist ein unglaublich positiver Start in die Woche immer, wenn man so oft als Lieblings bezeichnet wird. Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja zwei Sachen, finde ich, die wir zum Wochenstart empfehlen. Das eine ist, die Leute, die man mag, tatsächlich als Lieblings irgendwas bezeichnen, ne? Ja. Das hilft Ihnen. Und wie wir vorher in unserer Vorbereitung, wir haben immer so eine Art Writer's Room vor jeder Sendung, in unserer Vorbereitung festgestellt haben, mit Falsettstimme sprechen. Ja. Macht sehr viel Laune, ne? Ja, das ist Montagmorgens. Genau, und wir haben auch überlegt, wenn auf so, wenn der Angst- und der Wutbürger an sich mehr mit Falsettstimme sprechen würde. Würde das alles entzerren, finde ich, ja? Ja. Ja, man würde ihn auch mal in den Arm nehmen, vielleicht. Ja. Oder auch nicht. Nimm mich doch mal in den Arm. Hast du übrigens gesehen, der Trainer vom SV Babelsberg hat so eine Wutrede gemacht, die haben gegen den Blablabla Zwickau gespielt und da ist wohl einer von den Babelsberger Spielern als irgendwie scheiß Türke bezeichnet worden. Und der hatte sich berechtigterweise und richtig gut aufgeregt, aber scheiß Türke kommt mir auch schon völlig antiquiert vor. Das gibt's gar nicht mehr, ne? Scheiß Türke, jetzt schon mal, also. Ja. Pff, das ist so. Obwohl jetzt mit dem mit dieser wahrscheinlich ob die mit der großen Angst vor einreisenden Syrern oder so ist der Türke wahrscheinlich jetzt wird jetzt eingedeutscht, ne? Ja, jetzt. Genau so meinte ich das, Bernd. Ja. Genau so meinte ich das. Ja. Ja. Ach übrigens, na jetzt ist ja jeder plötzlich wieder Christ, ne? Christ. Ja, Christ. Na, Christ, weil du gleich eins in die Fresse. Nee, aber ich meine, da hängen sie rum auf diesen Pegida-Demos und predigen die christlichen Werte und die Angst vor dem Islam und was ist unser schönes Christentum. Dabei geht erstens mal kein Schwein in die Kirche. Irgendwie niemand kann das fünfte Buch Mose noch auswendig, wie gehört zu uns beiden. Ja, aber und es liegt bei mir auf dem Nachttisch. Alle fünf. In der Reihenfolge. Ja, ich hab's gelesen von Ben Becker. Ja, ein Hörbuch. Ne? Hörbuch Ben ja. Beckers Hörbuch. Und außerdem, ne, was ist denn eigentlich mit Nächstenliebe? Ist das nicht das zentrale Thema im Christentum? Ich bin ja selber keiner, aber ich hatte das immer so verstanden, als ich noch einer war. Da finde ich, Buddha sagt ja, liebe dich selbst. Das sagt ja auch Jesus. Das sagt Jesus auch. Aber ich finde, das ist der springende Punkt. Bevor du das nicht tust, kannst du die anderen gar nicht. Und das ist auch der springende Punkt, weil liebe deinen Nächsten so wie dich selbst, sagt Jesus. Ja. Aber da scheitert es ja schon an der ersten Hürde, scheitern da die Menschen aus. Eben. Sachsen, aus der Pegida. Erst muss ich selber lieben. Dann ergibt sich der Rest fast automatisch. Ja, aber wie gesagt, wenn es schon über Punkt 1 nicht hinausgeht, dann stoppt die Agenda hier. Ne? Ja. Gut, wir wollten eigentlich über Fußball reden. Ach du, das ist doch gar nicht so weit voneinander weg. Im Vollset. Ich habe mal eine neue Variante, und zwar du breakst. Ich muss dich fragen, hast du dein Break-It-Down-Konzept für heute so verfasst, dass es quasi so ineinander übergreift, dass man quasi das dritte Spiel nicht, das Verb deines dritten Spiels nicht versteht, wenn man das erste nicht gehört hat? Bauen die verbalen Gags aufeinander auf, die Tunwörter, oder könnte man die auch einzeln herausgreifen? Ich glaube, man könnte sie einzeln herausgreifen. Eigentlich ist es die Frage, ob ich jetzt wieder jedes Mal Fisten sage, ne? Ja. Nein, ich meine es deshalb, weil dann könnten wir über jedes Spiel reden, nachdem du es downgebreakt hast, und du würdest nicht alle nach der Reihe. Okay, wollen wir das mal probieren? Probieren wir das mal. Okay, pass auf. Dann fange ich jetzt an mit: Hamburg wird von Hannover zu einer 1-2 Überraschungsparty eingeladen. Ja, das ist toll. Das war unerwartet, das Ergebnis dann, ne? So wie ich das mit einem Auge. Es sah nach 6 Minuten erstmal anders aus. Ja. Und man muss auch sagen, hier ein weiteres Mal der Fronzek, dem Trainertod, von der Schippe gesprungen. Also ich finde, der macht eine Kunstform draus, so um Haaresbreite der Kündigung durch Martin Kind zu entgehen. Ah. Aber es könnte eine amüsante Disziplin jetzt werden. Unter dem Aspekt gefällt mir Hannover fast schon wieder. Ja. Dass man sagt, man geht eigentlich davon aus, dass sie verlieren, und irgendwie finden sie Mittel und Wege, doch nicht zu verlieren. Es war eigentlich ein scheiß Spieltag, fand ich. Ich fand's, also wenn ich soll ich mal meinen Frust direkt rein? Ja. Ich habe jeden Kontakt zur Liga verloren. Ja, ich meine, ich bin auch selber in der Form, im Formtief. Hat sich auch niemand mehr bei dir gemeldet nach Sonntag, ne? Was? Na, du hast gesagt, du hast jeden Kontakt zur Liga verloren. Es hat keiner mehr bei mir angerufen. Ja, selbst Leute wie Skibbe, der immer gern ist, jetzt auch unterwegs, mit dem ich immer gern nochmal abends rede. Keiner meldet sich. Hazy Eyes Wasserzieher hat mich nicht gefragt. Ich habe Kontakte, ich überlege ernsthaft, ob ich vielleicht auch mein Tippergebnis ist ganz schlecht. Ich habe, glaube ich, 6 Punkte oder 4. Ich sag dir was, ich habe 4 und du hast aber auch nur 6. Ich habe noch gar nicht geguckt. Ja, jetzt, das ist ein absoluter Negativ-Spoiler hier. Ja, tut mir leid, ja. Digga. Ich finde, also bis auf das Gladbach-Spiel ist eigentlich jedes Spiel... Das hast du uns komplett richtig getippt. Du hast gesagt 4-1, 1-4. Wunderbar. Ja, 4 Punkte. Also, bis auf dieses Spiel ist eigentlich jedes Spiel so ausgegangen, wie ich es nicht wollte. Ja. Ich hatte sogar dem HSV gewünscht, dass er gewinnt und dass er vielleicht durch deutliche, überlegene Tore von Lasogga gewinnt, weil dann Lasogga weiterhin denkt, er wäre jemand für die Nationalmannschaft. Hat er mal so fallen lassen. Nee, wäre nicht gut. Lasogga ist quasi, ich mag den so als Typ, aber er ist die Inkonstanz in Person, würde ich mal behaupten. Kennst du eigentlich Lasoggas tolle oben ohne... Das nehmen wir im Übel. Wenn wir etwas nicht mögen... Dann ist es Inkonstanz. Deshalb fällt es mir auch so schwer, so mein halbes Schalke-Fantum so aufrechtzuerhalten, weil Schalke ist die personifizierte... Schalke ist quasi das, was Lasogga ist in Mannschaftsgestalt, ne? Die personifizierte Inkonstanz. Als elffach multiple Persönlichkeit. In etwa. Kennst du das Bild, wo Lasogga oben ohne mit seiner Mutter und Beraterin posiert? Nein, das ist höchst, nicht. Das ist höchst widerlich. Das hat so ein 90er-Jahre-Industrie... Industriefotografie, Helmut Newton nur mit Farbe, Charme irgendwie. Ach, was ist Helmut Newton? Warum ziehe ich den damit rein? Das ist grässlich. Google's mal bei Gelegenheit. Ja, mach. Und seine Mutter ist so Claudia Effenberg aufgewärmt. Oh. Das weckt sicher keine positiven Assoziationen, oder? Sind die denn noch verheiratet, Claudia und Steffen Effenberg? Ja, ich glaube die. Ist Claudia jetzt auch in Paderborn eigentlich? Ist da jetzt First Lady? Das ist Hausaufgabe, schreib's auf. Okay. Das checkst du checkst die Claudia Effenberg-Situation. Ja. Wie läuft die Ehe? Wo wohnt sie? Was gibt's Neues? Wie ist ihre Frisur? Claudia ist ja übrigens ein relativ normaler Name, finde ich, für eine Frau Effenberg. Ja, aber Stefan doch auch. Weißt du, wie die Frau von Günther Netze heißt? Nee. Elvira. Elvira? Ja, und die muss jetzt aussagen, jetzt komme ich schon mal auf den Ja, die saß beim Essen dabei, als der 20er zu Gast war. Ja, aber nur der 20er sagt sie... Aber nur 20 Minuten. Ja, ja, geil, ne? Ja. Ja. Ja, war nur 20 Minuten bei. Ja. Aber die Aussage von mir aus, soll sie doch den Main einschwören, erscheint mir selbstsicher. Okay, also ich google zwei Sachen, haben wir schon. Google das Lasogga-Bild googeln. Lasogga-Bild. Lasogga-Bild googeln und Claudia Effenberg, wohnt sie in Paderborn? Ja, genau. Jetzt kommst du wieder zum Mikro zurück, bitte. Entschuldigung, komm zum Mikro zurück. Wo waren wir? Wir waren bei Hannover. Was hatte ich noch notiert? Nix eigentlich. Da ist alles gesagt. Hast du noch was zu sagen? Sie haben sehr viele Chancen liegen lassen, die Hamburger. Aber das ist ja klar. Labbadia hat auch danach gesagt, dass er es wirklich beschissen findet. Ja. Und ach, mir ist noch was aufgefallen. Ja. Auch Hannover hat einen Sané. Ja, genau. Ja, Salif, glaube ich. Der war sehr, war sehr beweglich. Sehr beweglich, auch eine interessante Frisur. Ja. Wo war das eigentlich, wo noch so ein Kommentator, der wurde in der Schweiz, war das, glaube ich, wurde nicht ein Schweizer Kommentator gefeuert, weil er gesagt hat, die schwarzen Spieler, die sind halt geistig irgendwie nicht so beweglich von irgendeiner Mannschaft. Und wann wurde der gefeuert? In den 60ern oder vor kurzem? Das war vor kurzem. Ja. Gut, nächster Breakdown. Ja, mach ich. Vergiss jetzt bitte nichts. Neulich hat sich Thilo beschwert, dass wir einfach das Bremen-Spiel vergessen haben. Was? Ja. Oh. Ja. Gut, dann mach heute ein Spiel mehr. Ja, mach ein Spiel mehr. Versprochen, ich mach ein Spiel mehr. Ja, okay, pass super. Auf. Jetzt mach ich aber erstmal weiter. Stuttgart setzt gegen Darmstadt ein dreckiges 2:0 Ausrufezeichen. Dreckig ist ein gutes Stichwort. Ich habe geschrieben, Stuttgart gewinnt scheiße, weil spielt scheiße. Hm. Das mag vielleicht widersinnig erscheinen, aber ich finde, jetzt, wo Stuttgart nicht mehr so offensiv glänzt, sondern jetzt eigentlich noch schlechter spielt, gewinnen sie plötzlich. Ja. Ja. Und jetzt mal so retrospektiv betrachtet, ich habe es ja immer so ein bisschen witzig gefunden, dass der Zorniger mit seinem so ein bockiger Schwabe ist. Aber eigentlich ist es ein Witz. Der hat ja ernsthaft gesagt, das wurde gestern auf Sky 90, wurde das nochmal, das Zitat wurde nochmal Revue passiert gelassen, wie sagt man? Passivkonstruktion für Anspruchsvolle. Dass er gesagt hat, unser Fußball ist alternativlos. Und da hat der Kalmund gesagt, der hat gesagt, naja, sicher, ich meine, wenn das bei uns, wenn jemand das sagt, hier, Alter, unter Fußball alternativlos, und da steht der auf Tabellenplatz 18, da kann das der am nächsten Tag gar nicht hin zum Harz begleiten, ne? Zum Harz 4 war wahrscheinlich gemeint. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja, also ich bin jetzt gegen Zorniger. Plötzlich jetzt, ja. Ich bin pro Stuttgart, aber gegen Zorniger. Aha. Wenn das geht. Ja, klar. Ja, geht, ne? Weiter? Ach so, was ich noch gesehen habe, auf Facebook ist mir gerade aufgefallen, Rüdiger Rudolf gefällt Darmstadt. Du, weißt du, was ich like? Ich habe vor mir jetzt nach und nach jede einzelne Facebook-Seite jedes Bundesliga-Vereins zu liken. Ja? Ja, um einfach mal zu sehen, mit welchen Informationen ich dann versorgt werde. Und ich will Facebook dazu bringen, zu denken, ich lebe Fußball. Ja? Mal toll. Gucken, was dann passiert. Und gucken, wie Facebook reagiert. Mal gucken, was Zuckerberg mit der Information macht. Ob sie sperrt. Ja. Weiter. Ich wollte noch irgendwas sagen. Wusstest du, dass der Wahl, zum Beispiel, dadurch, dass diese Seite like vom VfB Stuttgart, habe ich gesehen, der Wahlspruch der Stuttgarter ist furchtlos und treu. Hast du das gewusst? Nee. Furchtlos und treu. Furchtlos und treu. Ja. Ja, gut. Wollen wir mal sehen, wie lange die Treue. Ein bisschen nach Bismarck, aber egal. Die Treue reicht. Ja. Für eine der Mannschaften, die am öftersten den Trainer wechselt. Ja. Okay. Wolfsburg hackt gegen Leverkusen. Ein 2:1 aus. Ah, hackt aushacken, hackt super. Aus. Ja, das ist toll. Ich finde schon ein bisschen billig, aber ja. Ja, aber es ist, es ist so Wolf-Christoph Fuß billig und damit in der ersten Kommentatorenliga. Also du wärst, finde ich. Wobei. Jetzt machst du leer mit dem Stuhl. Jetzt gibt es Erschütterungen, die quasi das. Es tut mir sehr leid, ich musste meinen Zettel holen. So, da bin ich wieder. Ja, Distortion, sage ich nur. Das müssen wir alles entpicken, filtern, entnoisen, wie sagt man? Keine Ahnung. Das ist für Arbeit. Das war ja so ein Spiel, wo es, glaube ich, in den letzten 5 Begegnungen 22 Tore fielen. Also ein torreiches Spiel war zu erwarten. Dafür war es dann gar nicht so torreich. Aber es fiel natürlich auf, außer durchs Heckings fehlende Augenbrauen. Sag mal, das muss ich Heckings Augenbrauen gehen bis zur Mitte und dann werden sie ganz dünn und spitz nach oben. Ist das mal aufgefallen? Nein. Bitte Hausaufgabe Heckings Augenbrauen. Dritter Google-Befehl. Ja, genau. Heckings Augenbrauen. Ja. Also wenn ich Facebook schon durcheinander bringe, ich glaube Google weiß gar nichts mehr mit mir anzufangen. Nee. Das ist Google. Na gut. Das ist sicher auch ein Fetisch. Also dicke Augenbrauen ist sicher auch ein Fetisch. Es gibt doch alles drin Fetisch, oder? Weißt du, was man als Suchvorschlag bei Google kriegt? Wahrscheinlich, wenn man Augenbrauen eingibt. Theo Weigel. Theo Weigel. Okay. Theo 20er, Theo Weigel. Ja. Nee, kaut nicht hin mit der Verbindung. Nein. Ja. 22 Tore in den letzten 5 Begegnungen. Leverkusen ist zur Tormaschine geworden, ne? Ja. Hatte doch auch im Pokal irgendwie gegen Fortuna Köln oder was das war. Sie haben was, Fortuna? 8-0? Was? Sie haben doch nur eins geschossen. Ja, ja, bis zu dem Spiel waren sie die Tormaschine. Und dann muss man aber auch sagen, dann war dieses kuriose Tor, ne? Also wo der Schiedsrichter gesagt hat, den hätte der Kampl gespielt und deshalb kein Abseits. Der Spielbetrieb war bereits eingestellt bei Leverkusen und dann fürs Tor. Und ich muss sagen, ich habe mir die Wiederholung mehrmals angesehen und ich hätte auch gedacht, dass der Ball aus dem Zweikampf von Kampl rauskommt, aber offensichtlich ja nicht. Ne? Ich habe auch eine Wiederholung gesehen, so mit rangezoomt. Es war dann sehr eindeutig eigentlich, ja, dass er es nicht getan hat. Na, rangezoomt also hat es bei mir nicht. Ja. Aber vielleicht hast du einfach, obwohl du hast ja dasselbe Abo wie ich. Ich habe das gleiche. Ja. Du nutzt dasselbe Abo wie ich. Dann hat der Schiedsrichter aber schon in der Halbzeit, glaube ich, gesagt, sorry. Ja, und hatte so die Hand auf Rudi Völlers Unterarm. Ja. Hast du das gesehen? Es war sehr vertraulich. Ja, wobei das aber auch wichtig war, glaube ich, weil Rudi Völler ist doch eigentlich schon hatte doch eigentlich schon die Machete gezogen, Der hat sein Kaugummi geworfen. Echt, das habe ich gar nicht gesehen. Doch, der hat sein Kaugummi geworfen. Ja. Und er hat ihn aber nicht wie Mr. Perfect dann mit der Hand weggeschlagen. Nee, stimmt, das hast du auch mal erzählt. Habe ich dir mal vorgemacht sogar. Ja. Ich kann diesen Mr. Perfect, der Wrestler, leider schon verstorben, der konnte seinen Kaugummi in hohem Bogen ausspucken und als er dann auf Handhöhe war, konnte er ihn quasi wegwischen wie Pete Sampras. Ja, ich versuche mit meinen Annotationen in der Zeit zu bleiben. Ja. Pete Sampras, Mr. Perfect, selbe Schaffensperiode. Super. Ja. Genau. Und jetzt sage ich genau wie du immer, Rüdiger. Ich bin schon froh, wenn ich genau sage. Mir ist beim Hören unseres Podcasts aufgefallen, dass ich ständig ja sage. Genau. In der zweiten Hälfte ist aber Caligiuri hätte auch einen Elfer bekommen müssen. Insofern kann man fast von ausgleichender Gerechtigkeit sprechen. Ich fand, Leverkusen war die bessere Mannschaft und ich hätte ihnen auch den Sieg gewünscht. Irgendwie ist jetzt alles so beim faden Alten. Jetzt ist Dortmund auch wieder so an Bayern dran. Ja. Das finden manche Leute vielleicht spannend. Ich nicht. Ich hätte gerne mal wieder so einen Zweikampf Leverkusen-Bayern. Weil für Leverkusen ist die Fallhöhe eigentlich, könnte man denken, nicht besonders groß, weil die wären ja eh nie Erster. Aber eigentlich gibt es ja nichts Tragischeres für Leverkusen, gäbe es nichts Tragischeres, als um die Meisterschaft gegen Bayern zu kämpfen und dann erneut nur Platz 2 zu holen. Sowas würde ich gerne mal wieder sehen. Nicht immer nur Dortmund. Wobei letztes Jahr war es ja auch nicht Dortmund. Ach, ich rede Unsinn. Wir machen weiter mit, was hast du als nächstes für ein Spiel im Halfter? Bremen-Dortmund. Bremen kommt gegen Dortmund 1-3 unter die Räder. Ja, ich hab nichts anderes erwartet. Aufgefallen ist mir hierbei, dass es gab eine Szene, wo Junuzovic in einem Dribbling Sokratis dreimal getunnelt hat. Das habe ich auch gesehen. Ja, es kam sogar im englischen Fernsehen. Das hat international für Begeisterung gesorgt. Das üben die doch in letzter Zeit. Oder? Hat aber dann ganz unzeremoniell den Ball dann verloren. Also hat ihn dreimal getunnelt und dann, wups, war er dann doch weg, der Ball. Und ist auch nichts bei rumgekommen, auch kein Raumgewinn. Weil er ist ja eigentlich immer so rum, er ist eigentlich so um Sokratis so rumgetunnelt. Aber es hat vielleicht den Gegner demoralisiert für weitere Szenen. Ja, nicht wirklich bei dem Ergebnis, ne? Nee. Hatte ich den Eindruck. Dann auf der PK, ich glaube, es war nach dem Spiel, PK steht für Pressekonferenz, hat Tuchel ja Dortmund, Bremen so gelobt. Ach, ist so schön, wenn man hierher fährt und das Flutlicht hängt schon über dem Stadion und alle sind so freundlich und bla bla. Und dann, ich mag Tuchel ja schon und ich mag seine Art, wie er die Mannschaft, so ein Vorbild in puncto humanistische Umgangsformen ist. Aber da dachte ich so, ja, nach dem Spiel, easy for you to say, dachte ich so, nach 3-1. Hast du dann gehört, was der Sportdirektor von Werder Bremen sagt? Ja, genau, du bist ja noch jung, du kannst ja vielleicht mal Trainer hier werden. Ja. Und ich finde, das war ein guter Witz. Das war ein guter Witz und der war lakonisch und ging schön runter. Und dass Tuchel dann noch gesagt hat, habt ihr Stress, ihr zwei? Das war noch so... Unnötig. Ja, das war so den Witz erklärt, finde ich. Macht meine Frau gerne. Ich mache einen guten Witz zu irgendeinem Thema und dann denkt sich, hey, der war gut, da setze ich noch einen drauf. Und schlägt nochmal dieselbe Kerbe und dann wird es schon ein Stück weniger witzig. Weil der Witz ja auch in dem originären Gedanken lag. Mhm. Ja gut, aber... Du und meine Frau, ihr seid der Humor technisch sowieso auf derselben Wellenlänge. Insofern. Was weiß ich von Humor? Was weißt du genau? Ja, genau. Schalke? Ja, was macht Schalke? Mucks gegen Ingolstadt 1-1 zusammen. Ja, wirklich. Ach man, Schalke-Fan sein ist, oder halber Schalke-Fan, so wie ich, ist wirklich extrem hart. Ja, genau, das reicht auch, glaube ich. Ja. Breitenreiter sagt, der Kader ist ihm zu Breitenreiter sagt, der Kader ist ihm zu schmal. Ja. Und es liegt aber auch dran, dass bei Schalke Schmalhorst hält. Schmalhorst Küchenmeister ist. Mhm. Horst Held, der nicht so ganz der geliebteste Schalke-Manager der letzten 30 Jahre ist oder in die Annalen eingeht, der ja auch demnächst scheiden wird, hat den Verein relativ viel Geld gespart, aber trotzdem mehrmals die Champions League-Teilnahme. Ich finde, man beurteilt so ein bisschen ungerecht. Die Schalke erwarten, glaube ich, immer, dass sie hier so um Platz 2, 3 mitspielen. Aber eigentlich wird der Verein immer gesünder finanziell und Sané. Wunderbar. Und bleibt aber irgendwo doch im internationalen Geschäft. Andererseits verstehe ich natürlich als halber Schalke-Fan, wenn man dann mal auf Platz 3 vor Dortmund stand. Dann will man mehr. Also dann möchte man da auch bleiben. Beziehungsweise dann ist es auch immer frustrierend, wenn man dann wieder die Wahrheit erkennt, der Verein ist nicht so gut, wie sein Tabellenplatz eigentlich letzte Woche suggeriert hat. Gut, ja. So viel zu Schalke. Ah, nee, noch was. Lustig fand ich, dass Horst Held gesagt hat, nicht was ich lustig fand, eigentlich super widerlich, weil der hatte dünn Pfiff oder so eine Magen-Darm-Sache, der Fährmann, der Ralf, der Torhüter, noch im Pokal und der Horst Held hat gesagt, zur Not packen wir den in Windeln am Wochenende. Das will ich gar nicht wissen. Nee, ist eklig, die Vorstellung. Ja, genau. Und Sherman Jones, Ex-Schalker-Spieler und known for his rowdy behavior, hat doppelrot kassiert. In der Major League Soccer, glaube ich, war es. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ganz fantastische Leistung. Ich weiß gar nicht, ob es da schon mal so einen Präzedenzfall gab für. Er hat erst gelb-rot kassiert und dann hat er noch so hinterher geschimpft, dass er daraufhin nochmal eine rote bekommen hat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele man da gesperrt wird. 17 vielleicht oder so. Ja, und man darf nicht drüber reden. Ja, sonst wird man nochmal eine Saison gesperrt. So, weiter. Augsburg erfährt gegen Mainz die Bedeutung des Mythos von Sisyphus. Ach, 3:3. Heartbreaking. Sehr schön, der Kommentar auf Sky. Ja. Das waren drei Südkoreaner auf dem Platz. Ja, ganz lakonisch der Moderator. Augsburg-Mainz ist ein Südkoreaner, ein Straßenfeger. Oh, jetzt hast du mich verloren. Was? Ein? Straßenfeger. Ach, ein Straßenfeger, weil da so viel... Ja, weil ganz Korea guckt, ganz Südkorea guckt Augsburg. Die Vorstellung, dass ganz Korea, ganz Seoul... Augsburg-Mainz guckt, weil da so viele Koreaner mitspielen, fand ich lustig. Ja. Könnte aber ein bisschen auch den Koreanern unterstellen, dass sie nichts Besseres zu tun haben, als ihre drei Spieler bei Mainz und Augsburg zu gucken. Ich glaube, das habe ich zu weit gedacht. Ich glaube, die haben nichts zu weit zu tun. Gut, knackiger Herrenfußball wurde da gesagt von dem Sky-Kommentator. Was soll das? Die hatten alle Spazierstöcke dabei, oder was? Ich weiß auch nicht. Ah, heißer Wetter. ist das schön. Ah, Zitzewitz, geben Sie mir doch den Ball. Passieren Sie mir den Ball. Frisch ans Berg. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, mit knackig meint er eher so knochenknackig. Ach so. Ja, knackende. Knackender Herrenfußball. Auf jeden Fall fand ich es wirklich, wie ging eigentlich das Lied von Don Johnson? Heartbreak oder Ache? I'm looking for a heart. Heartbeat, ach so. Hm, nicht Heartbreak. Hat sich dein Vergleich erledigt. Trotzdem, es war heartbreaking. Ich finde, du betreibst so einen Aufwand, willst dich hochkämpfen von Platz 8 in der Tabelle, hast den Pokal, das Erfolgserlebnis, kommst langsam in die Spur, kämpfst und kämpfst und am Ende kommt so ein geschissenes 3-3 raus, was dir nichts bringt, kriegst einen Punkt, bleibst trotzdem ganz unten. Wiedersehen, tschüss, danke für nichts. Ja, weiter. Weiter. Köln-Hoffenheim. Geisböcke gegen den holländischen Brandwehrmann 0-0. 0-0. Ja. Da war ja unter der Woche, Gisdol wurde rausgeschmissen. Wir hatten noch drüber geredet. Zoff zwischen Hopp und Gisdol. Die Maulwurf-Affäre, die niemand interessiert hat. Nobody. Außer Patrick Hazy Eyes. Und dann hat ja jemand bei der Zeitarbeitsfirma Stevens angerufen. Ja. Hat sich so einen Leittrainer geholt. Mit der Prämisse aber, dass im nächsten Jahr schon, muss ich nachlesen, wie heißt er genau? Ja, Julian Nagelsmann. Nagelsmann? Ja. Hm. Als jüngster Trainer der Bundesliga-Geschichte, was überhaupt nicht stimmt. 28. Bernie, erinnerst du dich noch, was du mit 28 gemacht hast? Da haben wir doch eben drüber gesprochen. Ja, da war ich heartbroken und melancholisch. Tja, ja, und genau. Der, was macht der? Trainiert die U19 und übernimmst jetzt. Ja, den. Wahnsinn. Genau. Genau, da ist es wieder. Ich sag wieder genau. Aber es ist ein super Überbrückungswort, ne? Ich habe früher ja gesagt und jetzt sage ich genau und jetzt haben wir getauscht. Ich habe das wurde bei mir zur Manie damals auf der Schauspielschule. Da habe ich Udo Lindenberg irgendwo gesehen. Berg oder Berg? Entschuldigung, Udo Lindenberg. Und der hat bei jeder sich gehenden Gelegenheit gesagt: Genau. Das fand ich so super. Tolle Marotte eigentlich. Genau. Ja. Es gibt bereits eine Serie von Julian Nagelsmann-Witzen. Der ist nämlich so jung, habe ich nachgelesen bei Weiß, Entschuldigung. Ja. Julian Nagelsmann ist so jung, ist ein so junger Trainer, der fragt sich, wie konnte Lothar Matthäus ihm als Weltfußballer werden? Hm. Der kennt er nur aus der Boulevardpresse und von vom Topspiel der Woche mit Pep Guardiola. Wenn du so jung bist, wenn du jünger bist als deine Ex-Frauen, ja, dann bist du wirklich jung. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Der war eigentlich noch besser mit den Ex-Frauen, ne? Ja, okay. Ja. Julian Nagelsmann ist so jung, seine Mutter hat Facebook. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Der funktioniert als spontaner Lacher, ja. Und wenn man drüber nachdenkt, wird er sogar noch lustiger, finde ich. Warte mal, ich finde, man könnte das vielleicht kombinieren mit einem Chuck Norris-Witz. Julian Nagelsmann ist so jung, der würde Chuck Norris nicht schlagen, weil er so alt ist. Nee, mir fällt nichts ein. Mhm. Sehr schwach, sehr schwach. Sehr, ganz Studio schwach, ja. Live und in Farbe. Genau, dann gab es ein Unentschieden, aber Köln wurden Tore verweigert und ja. Schmadtke, der Manager. Ja, Schiedsrichter sind ein Thema, oder? Ja, der hat das Schiedsrichter-Thema jetzt quasi nicht nur auf den Tisch gebracht, sondern einen runden Tisch gefordert mit den Schiedsrichtern. Ja. Und ich versuche mir das vorzustellen, dass sie dann so sagen, das ist mit der Fehlentscheidung, das geht so nicht weiter. Und die Schiedsrichter sagen so, ihr habt echt recht. Stimmt eigentlich, ja. Na okay, dann machen wir jetzt Mittag. Ja. Und was machen wir, worüber reden wir nach dem Mittagessen? Nee, ich finde, er sagte, irgendwoher muss diese Häufung ja kommen. Ja. Und das klingt so ein bisschen so, als hätte sich in letzter Zeit im Fußball irgendwas so grundlegend verändert, dass die damit nicht klarkommen. Ja, aber das stimmt ja nicht. Das stimmt ja nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was das sein sollte. Nee, das Handspiel ist immer noch irgendwie ein bisschen komisch definiert, aber das ist ja jetzt nicht der Grund für diese Fehlentscheidungen. Es kulminiert sich halt auch, glaube ich, weil in unserer heutigen Medienwelt, man hat einfach immer öfter daran erinnert wird, wie war es letzte Woche und vor 5 Wochen etc. Und durchs Internet ist man halt irgendwie so mehr in so in der Historie eingezimmert als noch vorher. Vorher hat man eigentlich vergessen, was am letzten Spieltag war, finde ich. Das konnte man auch nirgendwo mehr nachlesen, aus dem Kicker. Ja, vor allem mittlerweile kann man es ja ständig überall nochmal angucken. Ja, genau, das kommt ja noch dazu. Ja, die asynchrone Zeitlupe. Genau, also bei dem runden Tisch, den Schmadtke da gefordert hat, muss ich gar nicht unbedingt Mäuschen sein. Ja. Weil ich glaube, ich weiß, worum es da geht. Maulwurf sein, ja, sehr gut. Ja. Hertha BSC. Ich wollte noch sagen, dass ich an Schmadtke gut finde. Schmadtke, aus irgendeinem Grund hat mein Neffe Jonas, der Bayern-Fan ist, der ist 3 Jahre oder 2 und ist Bayern-Fan, und der hat es gibt ja so komische, da kann man drücken und dann kommt ein Spruch. Ich habe das von B.A. Baracus, wie heißt der Schauspieler? Mr. T? Mr. T? Der sagt zum Beispiel, don't make me mad! Mm. Oder zum Beispiel sagt er, first name's Mr., last name's T. Oder so ähnlich. Würde Sinn machen. Ja, genau. Und das gibt es auch vom FC Köln und das hat er, ich glaube, das hat er von einem Arbeitskollegen seines Vaters bekommen. Und da sind halt so die ganzen, das Lied von den Höhner, ne? Du als Ex-Kölner, kennst du ja so? Hey. Ja, genau. Mir stünd zu dir FC Köln oder so heißt es. Ne? Und da ist aber ein Neuankömmling, quasi ein neues Sample, ist dieses, was Schmadtke gesagt hat, nachdem er so ein halbes Jahr bei Köln war, nämlich ruhig, liebe FC-Fans, ruhig. Das kennst du gar nicht? Nein. Das finde ich fantastisch. Gut, jetzt darfst du weitermachen. Hertha wird von Gladbach 1-4 in Relation gesetzt. Ja, der Interims-One hat es wieder angezeigt. Ja, das ist von 11 Freunde geklaut. Aber ich finde, jetzt ist langsam diese Trainersuche, jetzt ist sie müßig, finde ich, kann man sagen. Oder jetzt hat es sich eigentlich erübrigt. Ja, und sie haben jetzt schon so viele Spiele hintereinander gewonnen. Eigentlich ist völlig klar, jetzt vielleicht wartet der Eber nur auf die erste Niederlage, um dann zu sagen, der Schubert wird unser Trainer. Weil eigentlich kann jetzt nur noch passieren, dass er sagt, okay, er wird unser Trainer und dann wird das nächste Spiel verloren, was ja auch immer mal an der Zeit wäre. Man kann, hat ja Pep Guardiola dieses Wochenende gesagt, man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Ja, irgendwann wird es halt passieren. Ja, ich finde jetzt... vielleicht sollte man es vor dem Spiel gegen Juve. Aber jetzt spricht sich ja auch die Mannschaft so, Schaka hat ja gesagt, das ist unser Mann, und die Umarmungen mit Eberl von Schubi und Ebi, die werden ja auch schon herzlicher, finde ich. Also es deutet schon alles darauf hin, dass ich... Die Medien wollen halt noch nicht loslassen. Das ist halt so ein schönes Thema, ne? Wie meinst du? Ja, wir machen es ja auch immer wieder drüber zu reden. Ist er jetzt Interimstrainer oder ist er jetzt... Ja. Aber vielleicht ist der Zug aber schon längst. Hat der Sky, der Interviewer hat gefragt, ja, wann gehen Sie denn wieder zurück zu den Amateuren? Das war schon, also das war irgendwie ganz witzig, aber es, die Frage hat, glaube ich, sollte sehr darauf hinstoßen, wie wenig der Mann, man sieht ihn nicht bei den Amateuren. Ja, es ist ja auch oft so, wenn dann jemand so, so promoviert hat quasi in der Hierarchie, dass er dann, dass man ihn eigentlich nicht mehr zurückversetzen kann. Eigentlich wird er dann eher entlassen und kriegt, wird dann Schalke-Trainer oder so. So, das absolut. Eher, ist wahrscheinlicher oder als nochmal die U19 trainieren, ne? Oder VfB Stuttgart. Wenn der Zorniger endlich weg ist, Bernie. Ja, genau. Haben wir noch ein Spiel? Ach, natürlich, wir haben noch mehr. Wir haben noch zwei Spiele. Ja. Frankfurt errichtet gegen Bayern einen unappetitlichen Frankfurter Kranz im 16er. 0-0! Ja, das war wirklich ein unappetitliches Spiel. Selbst Armin Fee hat gesagt, er ist ganz stolz auf seine Jungs, aber schön war es nicht. Tja. Ich finde auch, wenn das Publikum, das trägt seinen Teil dazu bei, ich finde, wenn das Publikum bei der ersten Ecke für Frankfurt in Arien ausbricht, als hätten die gerade das Triple gewonnen, dann macht man sich selber vielleicht auch echt ein bisschen zu klein. Ja, und Fee hat ja auch schon mal gegen Bayern gespielt vor 2 Jahren, da hat er einfach seine 5 wichtigsten Spieler zu Hause gelassen und hat einfach quasi alles über sich ergehen lassen, diese Niederlage. Das hat er diesmal nicht gemacht, hat einen Punkt geholt, ist auch, glaube ich, wichtig, wegen Tabelle steht es nicht so gut, guckt mal eher nach unten. Aber ich glaube, dem war es selber so ein bisschen unangenehm. Der hat sich... Ist eigentlich ein schöner Geist, der Fee. Ja, eben, genau. Sieht man, er hat an seinem Salz- und Pfeffermantel gesehen, finde ich. Ah, hast du ihn gesehen? Nein. Der war sehr schön. Der war sehr grob irgendwie, so grobes Salz und Pfeffer. Aber es hat so was Kerniges ausgestrahlt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man wusste nicht nur... Also viele haben, grobkörnig ist gut, viele haben ja gesagt, bei dem Foul von Aigler, wo er dann quasi Rafinha in die Kabine zurückgegrätscht hat, ja, nach 10 Sekunden oder so. Ach, das habe ich gar nicht mitgerührt, der ist liegen geblieben, ja? Der ist schon wieder aufgestanden. Aber es sah ziemlich wüst aus, hat auch sofort gelb kassiert. Ich wusste schon, als ich Armin Fees Salz- und Pfeffermantel gesehen habe, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird. Okay, kommen wir zum letzten Spiel? Nein. Entschuldigung. Zum Bayern-Spiel habe ich doch immer ein bisschen mehr zu sagen. Ich bitte um Verzeihung. Obwohl ich muss sagen, dass ich das Eintracht-Trikot, ich finde das so sensationell gut. Das ist das bestdesignste Trikot in der gesamten Liga. Das hat ja dieses Alfa Romeo-Logo. Das ist ja nicht ist, ne? War, wieso? Haben wir? Das haben irgendwelche Modedesign-Studenten haben, ich glaube, Ingolstadt oder Darmstadt zum besten Trikot gewählt. Ach so. Okay, ja, ich schreibe schon auf, ich google es, alles klar, ich google es. Naja, ich habe, ich könnte dir das auch zeigen jetzt, aber es bringt ja nichts, da haben ja die Zuhörer nichts davon, wenn wir das jetzt sehen. Nicht googeln, nein, als Hausaufgabe. Ja, gut. Sensationell schön, weil es ist, ich meine, das Alfa Romeo Logo verschönert ja eigentlich auch jedes Trikot und macht es nicht. Ja, macht es nicht hässlicher. Und dann ist es auch so, ach, das ist einfach, ja, das ist es irgendwie. Guck's nach. Was gefällt mir sonst noch ästhetisch an Frankfurt? Also die Spielweise hat mir nicht gefallen und wenn jetzt jeder so gegen Bayern spielt, dann habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel Lust, Spiele zu gucken. Aber gut, das ist das Prärogativ von niederklassigen Mannschaften, hätte ich fast gesagt. Nein, liebe Eintracht-Fans, ich mag euch und ich mag die Eintracht. Aber von Mannschaften, die sich chancenlos einschätzen gegenüber Bayern, ist es natürlich ihr Vorrecht, so zu spielen. Schön war es trotzdem nicht, aber Alex Meyer ist der Einzige, der Dutt darf, finde ich. Alex Meyer hat auch irgendwie jedes Mal einen anderen Dutt und irgendwie sieht er immer praktikabel aus. Das ist mein Freund Matthias Komm, den es ja wirklich gibt. Ja, weil der in der Media, ist in der Media, in der Mediamarkt-Werbung, der sagt, Hauptsache, ihr habt Spaß. Hauptsache, genau der ist das. Der trägt auch, wie du gesehen hast, hinten einen Dutt. Nee, aber der trägt doch eher Pferdeschwanz, oder? Ja, gut. Ja, das zählt nicht. Es ist irgendwas dazwischen. Nee, Dutt ist oben, Dutt ist hip, Pferdeschwanz ist völlig out. Nein, Entschuldigung, also meine Tochter kriegt ja jeden Tag einen Dutt. Ja. Naja, aber ich meine jetzt bei Männern. Der Männer-Dutt ist super hip, der Männer-Pferdeschwanz ist mega out. Gut. Und das führt natürlich auch dazu, dass dein Freund Matthias in dieser Werbung aber ganz gut besetzt ist, weil wie komisch fänden wir es, wenn wir zu so einem soliden Mittelklasse-Unternehmen wie Mediamarkt gehen und da würde so ein hipper Duttmann stehen. Deshalb, wir schenken dem Pferdeschwanzmann natürlich mehr Vertrauen als Verkäufer, weil wir denken, der ist lange im Geschäft, der weiß, was er da tut. Der ist lange im Geschäft, der hat auch nichts anderes mehr vor dem Leben. Und der will auch gar kein Dutt mehr, weil er hat die Ruhe und der sagt ja auch in dieser beruhigenden Stimme, Hauptsache ihr habt Spaß. Hauptsache ihr habt Spaß. Wenn so ein Mann mit, so ein junger 28-jähriger Mann, melancholisch heartbroken mit so Männer-Dutt sagen würde, frisch aus dem Odessa-Bar, Hauptsache ihr habt Spaß. So wird er mit so einer koksigen Nervosität, wird ja keiner den Fernseher kaufen. Ich würde nicht kaufen, nee. Nee. Ich würde das Fernsehen an sich in Frage stellen. Ja, und insofern muss ich sagen, fantastisch besetzt dein Freund Matthias. Finde ich auch. Ja. Wobei er mir erzählt hat, dass er beim Casting sogar nicht gesagt hat, Hauptsache ihr habt Spaß, sondern Hauptsache ihr habt Spaß. als er dann genommen wurde, war er fest überzeugt, dass sie ihn deshalb genommen haben. Aber Bandré hieß dann, nein, sag bitte Spaß. Genau, bitte weniger spaßig. Weniger spaßig. Ja. Und das Spiel Bayern Frankfurt, Frankfurt-Bayern, zeichnete sich auch durch einen sehr seltenen Moment in der Fußballgeschichte aus. Man möchte fast sagen, es ist ein surrealer Moment, wie man ihn eigentlich selten sieht, wo man denkt, die Legenden schrieben es, man erzählte seinen Enkeln, Philipp Lahm bekam eine gelbe Karte. Oh. Ja. Ja. Der fairste Spieler des Universums, ja, genau. Der Guardian of the Fairness Galaxy hat eine gelbe Karte bekommen. Faszinierend. Where no Lahm has gone before. Yeah. Was haben wir noch? Wir waren von Dutt, Alex Meyer. Hatte ich sonst noch ästhetische Sachen? Also Trikot war schön, der Dutt von Alex Meyer war schön, der Salz- und Pfeffermantel von Fee. Also Frankfurt alles richtig gemacht, ne, kann man sagen. Und deshalb verdient, auch ästhetisch verdient, 0-0. Genau. Und Bayern hat dadurch nicht den Tottenham-Startrekord von 1961, 60-61 geschlagen, 11 Spiele in Folge gewonnen. Wobei das bezieht sich, glaube ich, nur auf die europäischen Top-Ligen, wo so Trainer wie Pep Guardiola arbeiten. Weil ich glaube zum Beispiel, es ist so in so eher korruptionsanfälligeren Schwellenländern. Ich glaube, da kann man schon mal 18 Spiele am Stück gewinnen oder so. Ja. Man lese dazu mein mit übersetztes Spiel von Brett Forrest, Schattenspiele über Korruption im Weltfußball. Ein Buchtipp an dieser Stelle. Ich habe es gelesen. Du hast es gelesen. Ich habe nur den Teil gelesen, den ich selbst übersetzt habe. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Aber ich glaube, es wird bestochen, oder? Ja, sehr. Ja. Steht auch ein paar kritische Worte zur FIFA drin. Zum Pulver. Pulver. Zum letzten Spiel? Zum letzten Spiel, das ist das Bonusspiel, das du extra jetzt bringst für Thilo, weil wir letztes Mal eins ausgelassen haben. Das erwartete Spiel. Ja. FC Chelsea wird von Liverpool 1-3 verkloppt. Ja. No, I have no comment. Ja, also ich habe das mal zugenommen wegen erweiterten deutschen Fußballinteressensbereich. I have no comment. Der deutsche Fußball... I don't have a comment. I have no comment. An der Anfield Road. I have no comment. I'm sorry. I'm sorry, I don't have no comment. You have no comment, okay. Nee, du hast das Interview mit Mourinho nicht gesehen, offensichtlich, weil das war mein Witz. Der wollte auch Verschiedenes sagen und erzählen und fragen, der Interviewer, aber Mourinho hat immer nur gesagt, I have no comment. Das war Commentgate. Das war super. Guck dir das bitte an. Weißt du, was dein Chef dann gesagt hat? Nein. You have no job. Vielleicht. Was wolltest du? Womit habe ich dich? Der deutsche Fußball wird auch an der Anfield Road verteidigt. Aber das ist eigentlich sogar sehr zweifelhaft. Ja, und so schön war es auch gar nicht. Ich finde, Chelsea spielt echt so beschissen, dass selbst diese noch sehr unausgewogene Klopp-Mannschaft da gewinnen kann. Ja. So würde ich es nämlich eher sehen. Wo eigentlich? Und man sieht auch den Klopp-Stil schon. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Klopp-Stil sich eigentlich nicht verändert hat von Dortmund, sondern dass immer noch dieses aggressive Pressing ist. Ich weiß nicht, ob man da in der Premier League wirklich besonders weit damit kommt. Also ich möchte es mal bezweifeln, aber vielleicht strafen mich die weiteren Spieltage Lügen. Das war auf jeden Fall nicht so problematisch, gegen Chelsea zu gewinnen. Weil ich meine, die stellen sich hinten rein und versuchen das doofe 1-0 da zu verteidigen, spielen aber so schlecht, dass sie es nicht verteidigen können. That's the whole story. Ja. Und das ist ja nur auch kein Geheimnis mit dem Pressing. Eigentlich nicht, nee. Eigentlich auch der Mourinho, selbst so ein Trainer wie Mourinho. Warum ist Mourinho eigentlich so ein Star-Trainer? Was hat er alles gewonnen? Oh Gott, da stellst du mich jetzt auf den Prüfstand. Champions League, also ganz bitter noch mit Mailand gegen Bayern, 2-0, als Louis van Gaal Trainer war. Meisterschaften mit Chelsea, glaube ich, auch. Also, ach, diverses. Und bei Real ist er ja auch irgendwie Meister geworden. Aber leider nicht Champions League-Sieger. Guck's nach. Hat viel gewonnen und hat viele amüsante Sprüche auch gegen Pep Guardiola. Und also diese Giftpfeile, die er gegen Barcelona abgefeiert hat vor den jeweiligen Klassikos damals, als der Pep Guardiola Trainer in Barcelona war. Das haben wir alles. Pep Guardiola Trainer in Barcelona. Die sind schon legendär. Da gibt es sicher irgendwo ein Best-of auf YouTube. So, genau. Thema Sonstiges. Thema Sonstiges. Ich habe was zu essen mitgebracht. Ja, genau. Wollen wir das Big Reveal auf die große Enthüllung deiner Essensüberraschung kurz machen, bevor wir über den DFB-Skandal? Unbedingt. Weil der liegt uns dann eh nur wieder so im Magen. Ne? Mhm. Okay, also dann, tada, das Essen. Was hast du mitgebracht, Rüdiger? Wir sind schon so gespannt. Die Hörer ungleich gespannter sogar als wir. Es ist ein... Das sieht widerlich aus. Ich habe, es ist ja, ein... Ich habe... es ist ein Mädchen. Es... Es ist ein Munch. Es ist eigentlich was sehr Englisches auch. Es ist so ähnlich wie... Es ist Butterkaramell. Oh. Na gut, dann verschieben wir das mal mit meiner Herbst-Fitness auf morgen. Mm. Ach, Rüdiger. Mm. Das ist ganz gut, ne? Das ist so, als hätte man... Ich habe dafür Strom verbraucht. Da müsste, also die müssten noch ein AKW noch 3 Jahre länger am Netz halten. Du, das ist so, als hätte man 4 Packungen Werthers Echte zerschlagen und die Flüssigkeit abgelassen und in einer Schüssel kompiliert. Das macht aber schön nicht dick. Das ist nur Zucker, Vanille und Sahne. Nee, das natürlich macht nicht dick. Das sind ja keine Kohlenhydrate. Das ist ja quasi reinstes Karamell und Zucker. Ja. Und Zucker. Ist geil, ne? Wo soll das dick machen, frage ich dich. Nee. Das ist as low carb as it gets. Das ist quasi ketogen. Ja. Okay. Krass. Wir haben immer noch DFB-Skandal. Gibt es was Neues von dir dazu zu sagen? Naja, ich habe ja letzte Woche gesagt, Mensch, wann sagt Beckenbauer was? Und dann hat er was gesagt und dann war jetzt irgendwie erstmal Ruhe. Er hat gesagt, dass er lieber nichts sagt, bevor die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind. Naja, und das ist schon, was hat er gesagt? Nee, es gab Geld, aber alles so nicht so, wie wir denken. Ich finde, der 20er, der hat sich da jetzt, der Netzer hat ja gesagt, wenn der 20er nicht eine Unterlassungserklärung unterschreibt, dann wird er ihn verklagen. Und 20er hat gesagt, na, dann soll er halt vor Gericht gehen. Termin war gestern 14 Uhr, Freitag 14 Uhr. Ja. Und ich glaube, der 20er hat sich da einfach rein verbissen. Der hängt da so Al-Assad-mäßig, hängt der da drin, der will da einfach nicht, der will es jetzt, der will es bis zu Ende sehen. Mhm. Der will, wie sagt man im Pokern, sehen, oder? Ich will sehen? Nee, sagt man nicht. Ja, ich will sehen, oder? Ich glaube. Ah, das Karamell. Und, ist geil, ne? Das hat vielleicht gefällt mir. Was habe ich noch? Und du wackelst so da. Gibt es diese, einen Spieltag zum Vergessen? Bist du Christ? Bist du Christ? Ich bin nicht mehr in der Kirche. Bist nicht mehr in der Kirche. Okay, dann, zu sein wie Jesus, aber bin ich Christ. Dann bleibt eigentlich nur noch abschließend das Thema Halloween. Da möchte ich nur sagen, dass, ich dir on-air danken für deinen Einsatz. Oh ja. Rüdiger hat nämlich den legendären Halloween-Teddy gespielt. Ja. Und Rüdiger hat ein riesiges Teddy-Kostüm. Und das hat er angezogen, um der Halloween-Crew meines Sohnes ein bisschen Mystik in den Halloween-Vorabend zu bringen. Eigentlich und auch geweint. Ja, genau. Und dann hast du aber, und ich muss wirklich sagen, in dem Moment, der David Lynch würdig war, hast du quasi im fahlen Halblicht des dunklen Treppenhauses in so einer Art... Weil ich die Glühbirne rausgeschraubt hatte. Weil du die Glühbirne rausgeschraubt hattest, die Tür geöffnet in deinem riesen Teddy-Kostüm und um die Surrealität, den Surrealisme noch auf die Spitze zu treiben, stand dein Sohn noch in einem flauschigen Froschkostüm neben dir. Ja, das war sie. Dass ich kurzzeitig auch mal so ein Flausgefühl in der Magengegend hatte. Ja? Ja, ganz kurz. Nur so ein Hauch von Terror beflog mich. Als Schneehase hinten lang gehoppelt wäre. Ja. Und dann hat auch ein Kind geweint, ne? Und ich finde vollkommen zu Recht. Natürlich. Vollkommen zu Recht. Ja. Kinder weinen ist immer ehrlich. Ja. Und das heißt, guter Job. Guter Job. Ich habe so viel Weihnachtsmärchen in meinem Leben gespielt, ich weiß. Und so viele Kinder schreien aus Aulen, aus Aulas getrieben. Ja. So. Jetzt, das fasert jetzt hier aus in einen Karamellexzess, an dem ihr nicht unbedingt teilhaben müsst. Wir sind überzuckert, wir schalten ab. Ja, okay. Beim nächsten Mal haben wir dann endlich unseren Gast, Passun, den fantastischen Stand-Up-Comedian aus Köln. Neukölln. Neukölln. Ja, sicher. Wer sicher. Ja. Nächste Woche kommt er. Entschuldigung. Der berühmte Neuköllner Komiker. Ja, den laden wir auch zu dir ein, weil ich habe neulich beim Stand-Up von ihm gesehen, dass er Halloween so doof findet. Und bei mir stehen ja noch die ganzen Halloween-Accessoires, unter anderem bei mir nicht, oder was? Kirby Muss Prime. Er ist hier neben mir. Kirby Muss, von mir selbst geschnitzt. Kirby Muss Prime. Hast du den eigentlich irgendwie mumifiziert? Der, mumifiziert? Der stinkt noch gar nicht. Nee, aber der dürfte heute Abend anfangen, nach meiner Berechnung. Und dann kommt er in den Garten. Ja. Denn nur die... Wir könnten versuchen, den Kürbismus mit diesem Butterkaramell, hier da so viel Zucker drin, zu konservieren. Ah, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen, jetzt wird es nicht mehr so ganz interessant für den Zuhörer. Gut, dann mach aus. Ja. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.